Ich bin beruhigt. Muss meine Hände nicht mehr sehen. Suche meine Insel und atme deinen Schleier. Der schmeckt schwer und salzig, die Muscheln wissen das. Ein Blick nach vorn gerät in Stocken, verliert sich dicht in Weiß. Dumpf tönt ferner Nebelhorn, mich kannst du nicht verführen. Ich weiß genau, wo lang es geht, und sicher steigt das Wasser. Warte barfuß dir entgegen, ruf nach dir wie Kind. Dann lausch ich deinem Rauscheblut, dem weit gewehnten Priel. Wo du Land warst, willst du Wasser sein, dein Schoß ein weites Nass. Grad verschluckt er meine Stapfen, als schreibt er deinen Namen. Es schimmert ferner Leuchtturm, mich verführst du nicht. Ich weiß schon, wo du dich versteckst, und sicher steigt das Wasser. Weiter schreiten, tiefer warten, Lungen voll das Weiß. Nie mehr vorn und hinten suche, bin doch innerlich. Bin doch innerlich, meine Flügel trinken dich, Luft wie frische Milch, Ober- oder Unterschied.